Samstagnacht, so um 9 ungefähr. Das übliche Volk schlurft herein. Ganz nah bei mir sitzt ein älterer Herr, schon verliebt in sein Gin Tonic rein. Er fragt, spielst du mir eine Erinnerung? Genau weiß ich heut, doch sie ist traurig und süß, und ich wusst, wie sie hieß, als ich mich kleidet noch wie junge Leut. La la la, di di da, la la, di di da. Da da. Sing uns ein Lied, du Pianist. Sing uns ein Lied heut Nacht. Auf eine schöne Melodie haben wir alle Lust, wenn du uns in Stimmung gebracht. Nun, John an der Bar ist ein Freund von mir, schenkt mir umsonst gern ein. Er hat schnell mal einen Joke oder ein Feuerzeug, doch er würde auch warmes gern sein. Er sagt, Bill, ich glaub, das hier bringt mich um. Und das Lächeln verlässt sein Gesicht. Nun, ich bin sicher, ich wäre ein Filzer schon, wenn ich nur wäre gefangen hier nicht. Da, da, da. Nun wohnt er wohl in der Immobilienmacht. Er hatte für eine Frau nie die Zeit. Er unterhält sich mit Davy, der noch meiner Navy wohl bestimmt sein Leben lang bleibt. In Diplomatie, als der Geschäftsmann bekifft langsam sich. Ja, ein Getränk namens Einsamkeit teilen sie, ist doch besser als allein betrinken sich. Pianist, sing uns ein Lied heut Nacht. Auf eine schöne Melodie haben wir alle Lust, wenn du uns in Stimmung gebracht. Volk für eine Samstagnacht, und der Manager lächelt mich an, weil er weiß, wegen mir sind sie alle hier, dabei das Leben vergessen man kann. Und das Klavier, es klingt so wie Karneval, und das Mikrofon riecht so wie Bier. An der Bale sitzen, ihr Brot in mein Glas ditchen und fragen, Mann, was machst du nur hier? Oh, la, la, la, di, di, da. La, la, di, di, da. Da, da. Sing uns ein Lied, du Pianist. sing uns ein Lied heut Nacht. Auf ne schöne Melodie haben wir alle Lust, weil du uns in Stimmung gebracht.